Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 22. Eine Falle für die Hobbits. Gandalf und die Gefährten kehrten Orthanc den Rücken und gingen hinunter. Die Reiter jubelten dem König voller Freude zu und grüßten Gandalf. Sie hatten gesehen, wie Saruman auf seinen Wink hin davonkroch, entlassen. Der Zauber war gebrochen. So, jetzt muss ich Baumbart berichten, wie es ausgegangen ist. Bestand denn die Möglichkeit, dass es anders hätte ausgehen können? Nein, es war nicht wahrscheinlich. Schade, er hätte uns sehr nützlich sein können, aber er will befehlen und nicht dienen. Er wird verschlungen werden, wenn die Macht des Ostens ihre Arme nach Isengard ausstreckt. Sie kehrten zum zerstörten Tor zurück, wo Baumbart und ein Dutzend anderer Ents auf sie warteten. Legolas trug seine Bitte vor, einmal im Fangornwald wandern zu dürfen. Und Baumbart hieß ihn willkommen, wurde dann aber sehr misstrauisch, als er hörte, dass auch ein Zwerg mitkommen sollte. Ein Axtträger? Was für eine seltsame Freundschaft. Seine Axt ist nicht für Bäume, sondern für Orks. Das hört sich besser an. Nun, die Dinge werden ihren Lauf nehmen. Aber jetzt müssen wir uns trennen. Ich fürchte, ich muss eure Torwächter mitnehmen. Hörst du, Pippin? Er meint uns. Ich werde sie vermissen. Wir sind nämlich Freunde geworden. Das ging so schnell, dass ich glaube, ich wachse rückwärts wieder der Jugend entgegen. Lebt wohl, kleine Freunde. Wenn ihr oben in eurem erfreulichen Auenland Neues hört, dann gebt mir Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. Entfrau natürlich. Genau. Höre, Baumbart. Saruman hat den Schlüssel von Orthanc. Er darf nicht entfliehen. Überlass das uns Ents, Gandalf. Nicht ein Eichhörnchen wird hier herumrennen, ohne dass ich davon weiß. Alles Gute für euch alle. Die Straße zog sich langsam ins Tal hinunter. Gandalf hatte Merry hinter sich gesetzt und Aragorn hatte Pippin zu sich aufs Pferd genommen. Die Nacht kam vom Gebirge herab. An einem Hang unter Dornenbüschen schlugen sie ein Lager auf. Posten wurden aufgestellt, jeweils zwei für eine Wache. Die übrigen hüllten sich nach dem Abendbrot in Decken und Mäntel und schliefen. Die Hobbits lagen für sich allein in einem Winkel auf einem Haufen von altem Farn. Merry war schläfrig, aber Pippin war seltsam unruhig. Was ist los? Liegst du auf einem Ameisenhaufen? Nein. Ich würde einfach gerne einmal wieder in einem richtigen Bett schlafen. Merry, sag mal. Hast du aus Gandalf irgendwelche Neuigkeiten rausbringen können? Er ist wie zugeknöpft. Und dann dieser Glasball. Jetzt weiß ich, was dich plagt. Schlaf jetzt. Früher oder später wirst du mehr über den Glasball erfahren. Schlaf, Pippin. Schon gut, Merry. Ich wollte ja nur mal einen Blick drauf werfen. Aber Gandalf sitzt drauf wie die Henne auf dem Ei. Mein lieber Pippin, kein Tuck hat jemals einen Brandybock an Neugier übertroffen. Immerhin hab ich ihn aufgehoben. Immerhin. Pippin sagte nichts mehr. Er lag ganz still. Doch der Schlaf wollte nicht kommen. Von einem inneren Drang getrieben, kroch Pippin zu der Stelle, an der Gandalf lag. Der Zauberer schien zu schlafen. In seinem angewinkelten Arm lag etwas Rundliches, eingehüllt in ein Tuch. Mit angehaltenem Atem kroch Pippin näher, Fuß um Fuß. Schließlich kniete er sich hin, schaute sich verstohlen um, streckte die Hände aus und hob den Klumpen langsam hoch. Einen Augenblick blieb er stehen, dann kam ihm ein Gedanke. Er schlich auf Zehenspitzen weg und kam mit einem großen Stein zurück. Rasch zog er das Tuch ab, hüllte den Stein hinein, legte alles wieder in den Arm Gandalfs. Dann endlich sah er sich das Ding an, das er ausgewickelt hatte. Eine glatte Kristallkugel. Dunkel lag sie auf seinen Knien. Pippin, du alberner Tor, du bringst dich in furchtbare Schwierigkeiten. Du legst jetzt das Ding schnell wieder weg, ja? Nein. Nein, ich kann ich doch nicht. Ich würde ja Gandalf dabei wecken. Wie ein naschhaftes Kind sah er aus mit der Kugel in der Hand. Plötzlich begann es in der Kugel schwach zu glühen. Und eine Bewegung in ihrer Mitte hielt Pippins Augen fest. Bald schien das Innere zu brennen. Der Ball drehte sich oder die Lichter innen kreisten. Pippin keuchte und wehrte sich, aber er blieb vornübergebeugt sitzen und klammerte den Ball mit beiden Händen. Tiefer und immer tiefer beugte er sich vor und wurde ganz steif. Seine Lippen bewegten sich lautlos, dann fiel er mit einem Schrei hintenüber. Pippin, oh Pippin, das ist eine schmerzliche Wendung der Dinge. Was hast du für ein Unheil angerichtet? Für dich selbst und für uns alle. Gandalf hatte seinen Mantel über die Kugel geworfen. Er nahm Pippins Hand, beugte sich über sein Gesicht. Dann legte er ihm die Hand auf die Stirn. Er ist nicht für dich, Saruman, nein. Er ist nicht für dich. Ich werde sofort danach schicken, verstehst du? Sag nur das, ich... Lass mich los! Peregrin, Tuk, renn mich nicht weg. Gandalf... Oh, Gandalf, verzeih. Verzeihen? Sag mir erst, was du getan hast. Ich habe den Ball genommen und ihn angeschaut. Ich habe ihn gewarnt. Das genügt nicht. Was hast du gesehen? Was hast du gesagt? Rede endlich, Pippin. Ich sah einen dunklen Himmel und hohe Festungsmauern und winzige Sterne und schien alles so weit weg und dennoch scharf und deutlich. Dann sah ich Lebewesen mit Flügeln, sehr großen. Sie schwirrten um den Turm. Es waren 9. Eines begann auf mich zuzufliegen. Entsetzlich sah es aus. Weiter, weiter! Ich versuchte fortzukommen, weil ich glaubte, es würde herausfliegen. Dann kam er. So, du bist also zurückgekommen, sagte er. Warum hast du es unterlassen, Bericht zu erstatten? Ich antwortete nicht. Starrte ihn nur an. Wer bist du? Fragte er. Es tat weh und dann sagte ich, dass ich ein Hobbit sei. Und plötzlich schien er mich zu sehen und lachte grausam und sagte, warte, sag Saruman, diese Köstlichkeit ist nicht für ihn. Und dann starrte er mich hämisch an. Ich hatte das Gefühl zu zerbrechen. Das war alles. Schau mich an. Ja. Es ist gut. Es ist keine Lüge in deinen Augen. Du hast keinen Schaden davon getragen. Aber merke dir, mische dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern. Ja. Wie geht es ihm? Ich glaube, es wird jetzt alles gut sein. Nimm du den Orthankstein, Aragorn, und behüte ihn von jetzt an. Es ist eine gefährliche Verantwortung. Ich werde ihn nehmen. Es gibt einen, der von Rechts wegen Anspruch auf ihn erheben kann. Denn dies ist der Palantir von Orthanc aus Elendils Schatz, den die Könige von Gondor dorthin gebracht haben. Meine Stunde rückt näher. Es könnte sein, dass der Hobbit mich vor einem schweren Fehler bewahrt hat. Hätte ich den Stein selbst erprobt, wer weiß, ob ich mich nicht offenbart hätte. So glaubt der Feind, der Stein sei in Orthanc. Und der Hobbit wäre dort gefangen und sei von Saruman, der ihn foltern wollte, gezwungen worden, ins Glas zu schauen. Es wird einige Zeit dauern, bis der Feind seinen Irrtum erkennt. Diese Zeit müssen wir nutzen. Ich werde sofort mit Pippin vorausreiten. In diesem Augenblick fiel ein Schatten auf sie. Das helle Mondlicht war wie abgeschnitten. Einige der Reiter schrien laut auf und duckten sich und hielten die Arme über den Kopf. Eine blinde Furcht und Todeskälte überfiel sie. Eine riesige, geflügelte Gestalt zog wie eine schwarze Wolke am Mond vorbei und wandte sich kreisend nach Norden. Nazgul, der Bote von Mordor. Der Sturm kommt. Die Nazgul haben den Fluss überquert. Reitet, reitet, wartet nicht auf den Morgen. Schattenfell flog über die Ebene von Rohan dahin und brauchte weder Sporn noch Zügel. Pippin erholte sich allmählich. Der Wind auf seinem Gesicht war scharf und erfrischend und er fühlte sich sicher. Er war bei Gandalf. Der Schrecken des Steins verblasste wie ein flüchtiger Traum. Was singst du da, Gandalf? Ich singe vor dem Palantri von einst. Und was sind Palantri? Der Name bedeutet das, was in weite Ferne schaut. Der Orthankstein war einer davon. Dann ist er nicht vom Feind gemacht? Nein, und auch nicht von Saruman. Die Palantri kommen aus weit vergangenen Tagen. Die Menschen von damals brauchten sie, um weit zu sehen und in Gedanken miteinander zu sprechen. Auf diese Weise haben sie das Reich Gondor lange beherrscht. Und wo sind alle diese Steine jetzt? Wer weiß es, wo sie liegen. Zerbrochen, versunken, verschollen. Ach, Gandalf, ich wünschte, ich hätte das alles vorher gewusst. Ich hatte doch keine Ahnung, was ich tat. Verbrannte Finger sind der beste Lehrmeister. Aber, Gandalf, da ist noch etwas. Als der schwarze Schatten den Mond verdunkelte, wieso hast du Bote von Mordor gerufen? Es war ein schwarzer Reiter mit Flügeln, ein Nazgul. Sauron hat ihn geschickt, um herauszufinden, was Saruman tut. Unsere Flucht wird uns dem Lande des Schattens immer näher bringen, mein lieber Pippin. Wohin willst du, Gandalf? Nach Minas Tirith, ehe die Wogen des Krieges es umschließen. Und wieder brach die Nacht herein. Sam, Frodo und Gollum schlichen jetzt auf der Straße in Richtung Gebirge. Der Weg wurde steil. Als sie einmal aufblickten, sahen sie nahe bei die Stadt der Ringgeister. Ein Leichenlicht lag über den Mauern von Minas Morgul. In den Mauern und im Turm waren Fenster zu sehen, wie unzählige schwarze Löcher, die nach innen ins Leere schauten. Aber die oberste Steinschicht des Turmes drehte sich langsam. Zuerst hierhin und dann dorthin. Ein riesiger, gespenstischer Kopf, der in die Nacht hinausschielte. Sam, ich muss eine Weile rasten. Nein, Herr. Er ist so schwer. Er ist so schwer, verstehst du? Ich möchte mal wissen, wie weit ich ihn noch tragen kann. Psst, psst. Nicht reden. Weitergehen, ja. Aber ich bin zu müde. Er hat recht, Herr. Ich bin zu müde. Wir können hier nicht bleiben. Fahle Blitze flammten auf. Blaue Flammen schossen vom Turm in die dunklen Wolken. Die Hobbits fuhren herum und hielten sich mit beiden Händen die Ohren zu. Als der entsetzliche Schrei in ein langes, abscheuliches Wehklagen überging, hob Frodo den Kopf. Jenseits des engen Tales standen die Wälle der bösen Stadt und ihr höhlenartiges Tor, das wie ein offener Mund mit schimmernden Zähnen gestaltet war, öffnete sich weit. Und aus dem Tor kam ein Heer. Die ganze Feldschar war schwarz gekleidet und an der Spitze war einer, der größer war als alle anderen. Unmittelbar vor dem Zugang zur Brücke hielt er an. Er zögerte, und es herrschte Totenstille. Vielleicht war es der Ring, der den Geisterfürsten rief. Frodo wartete wie ein Kaninchen auf die Schlange. Und während er wartete, vernahm er den drängenden Befehl, den Ring aufzusetzen. Aber so stark der Drang war, er gab ihm nicht nach. Er griff sich an den Hals, suchte aber nicht den Ring, sondern Galadriels Fiole, die er so lange wie einen Schatz gehütet hatte. In diesem Augenblick wandte der Geisterkönig sich ab, gab seinem Pferd die Sporen und ritt über die Brücke, und das ganze schwarze Heer folgte ihm. Es gab einen dumpfen Klang. Die Tore von Minas Morgul hatten sich geschlossen. Die ganze Stadt verfiel wieder in Schatten und Stille. Eilt euch! Sie dürfen nicht glauben, die dummen Hobbitze, dass die Gefahr vorbei ist. Ist sie nicht? Töricht, dumm, eilt euch! Hier, in die Öffnung! Kommt her! Hier, im Fels! Ja, hier, diese Treppe! Hinein, Vorsicht! Na, geht gut, was? Die erste Treppe ist vorbei. Kluge Hobbitze, so hoch zu klettern. Kluge Hobbitze, nur noch ein paar Stufen. Dann sind wir oben. Das ist alles. Ja, das ist ein Gang. Ja, aber die Hobbitze können sich ausruhen. Wir sehen, versuchen. Ja, das ist kein Platz zum Ausruhen, Gollum. Der Gang schien sich meilenweit hinzuziehen. Eisige Luft strömte über sie hinweg. Plötzlich waren sie wieder draußen, dicht unter einer Felswand. Gollum führte sie am Rand eines dunklen Abgrunds entlang. Weiter oben sah Frodo die Krönung dieses bitteren Wegs. Im obersten Grat zeichnete sich eine Schlucht ab zwischen zwei Vorsprüngen. Und auf jedem Vorsprung waren zwei Hörner aus Stein. Halt! Das gefällt mir nicht. Also ist dieser geheime Weg doch bewacht. Alle Wege sind bewacht. Aber irgendeinen Weg müssen die Hobbits versuchen. Vielleicht sind ja alle in die Schlacht gezogen. Vielleicht, du Stinker, du. Aber wir sollten uns ausruhen. Ich weiß gar nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Sie rasteten und nahmen von der Wegzehrung der Elben zu sich. Ihre letzte Mahlzeit, wie sie annahmen, ehe sie ins Land der Namenlosen ziehen würden. Gollum verschwand wieder. Das war merkwürdig, denn hier oben gab es nichts Essbares für ihn, noch nicht mal ein bisschen Moos. Jetzt sehen wir da einen Turm und wissen nicht, ob er verlassen ist oder nicht. Glaubst du, er holt Orks? Warum hätte er damit bis jetzt warten sollen und die Mühe der ganzen Kletterei auf sich nehmen? Sein Schatz hat ihn zurückgehalten. Der Schatz für den armen Smeagol. Das war die ganze Zeit sein einziger Gedanke. Wenn wir hier den Pass da oben erreichen, wird er uns das kostbare Ding nicht über die Grenze bringen lassen. Denk an meine Worte, Herr Frodo. Noch sind wir nicht da. Sie schliefen ein. Frodo hatte seinen Kopf in Sams Schoß gebettet. So fand Gollum sie nach Stunden, als er krauchend aus der Düsternis zurückkam. Er weckte die Hobbits auf, und die letzte Runde begann. Oh, es stinkt. Dieser Geruch, er wird stärker und stärker. Keine Rast, keine Rast. Weitergehen. Aber es stinkt. Da vorne ist eine Wand. Oh, für eine riesige Wand. Da geht Weg hinein. Unterirdisch. Ja, weiter geht's. Ja. Dieser Gestank. Willst du sagen, du bist da schon mal durchgegangen? Smeagol kann das ertragen. Oh ja, durchgegangen. Warum sagst du Stinker zu Smeagol? Ich hätte das je gesagt. Ja, aber Smeagol kann was ertragen. Weiter, ja. Sam, hier gibt es mehr als Eingang. Schau. Vorsicht, ja. Es ist ein so orkähnlicher Ort, wie es nur einen geben kann. Sie holten tief Luft und gingen in eine Höhle hinein. Hier war die Luft still und drückend. Sie wanderten in einem Dunst, der ihnen die Augen und den Geist mit Blindheit schlug. Herr, nimm meine Hand. Summer, da ist ein Loch. Passt auf. Da ist ein Loch. Beinahe wärt ihr gefallen. Der Gestank kommt aus diesem Loch. Ihr sollt meine Hand nehmen. Summer, weiter. Weiter. Ich sage dir, das ist eine Falle. So ist der Stinker. Weiter. Smeagol. Smeagol. Ich habe ihn doch eben noch gehört. Diesmal ist er wirklich weg. Hier entlang. Smeagol. Schnell. Smeagol. Wenn ich diesen Gollum hier wieder in die Finger bekomme, mache ich ihn kalt. Warte, Sam, nicht so schnell. Da. War da nicht was? Ich kann nicht sehen, Sam. Siehst du was? Ja. Denk. Ja. Das Geschenk der Herrin. Das Sternglas. Das Sternglas, ja. Ein Licht für dich an dunklen Orten sollte es sein. Warum hatte ich es vergessen, das Sternglas? Hat sie gesagt. Langsam griff er in die Brusttasche und langsam hielt er Galadriels Fiole hoch. Schwach schimmerte sie erst wie ein aufgehender Stern. Aber dann plötzlich strahlte sie auf. Und die Dunkelheit wich zurück. Und als er aufschaute, gewahrte er in den Strahlen des Sternenglases zwei große Trauben vielfenstriger Augen, die einen tödlichen Blick aussandten. Erfüllt von Entschlossenheit und hässlichem Ergötzen, sich an ihrem Opfer weidend, das ohne Hoffnung auf Entkommen in die Falle geraten war. Bleib stehen, Sam. Rennen hat keinen Zweck. Langsam krochen die Augen näher. Galadriel. Da entbrannte Frodos Herz. Ohne darüber nachzudenken, was er tat, ob es Torheit war oder Verzweiflung oder Mut, nahm er die Lichtfiole in die linke Hand und zog das Schwert mit der rechten. Stich fuhr aus der Scheide und die scharfe Elbenklinge funkelte im silbernen Fiolenlicht. Dann hielt Frodo, der Hobbit aus dem Auenland, den Stern hoch, das helle Schwert vorgestreckt und ging unbeirrt hinunter, um die Augen zu treffen. Sie zuckten. Zweifel erfüllte sie. Eins nach dem anderen erloschen sie und zogen sich langsam zurück. Will noch mal. Aus dieser Geschichte würden die Elben ein Lied machen. Hoffentlich bleibe ich am Leben, damit ich es ihnen erzählen kann.